sieht mir nicht. Hatre mit Mime, ein Bruder bringt dir Gefahr. Einen Knaben führt ihr daher, der Fafner ihm fällen soll. Nichts weißt ihr von mir, der Lieblung nützt ihn für sich. Drum sag ich dir, Gesell, tue frei, wie dir's frommt. Höre mich wohl, sei auf der Hut. Nicht kennt der Knabe den Ring, doch Mime bundet ihn auf. Deine Hand hältest du vom Hort. Sein Herr ist Heldenmut. Können wir frommen? Mit Mime räng ich allein von den Reg. Außer dir begehrt hier einzig das Gold. Und dennoch gewinn ich ihn nicht. Den Hort zu befreien. Zwei Nibelungen geizen das Gold. Fafner fällt, der den Ring bewacht. Wer ihn rafft, hat ihn gewonnen. Willst du doch mehr, dort liegt der Wurm. Warnst du ihn vor dem Tod? Willig verließ den Tand. Ich selber weg in dir auf.